Angefangen. Ich kann es den Arbeitern von der Ranch nicht verübeln, dass die nicht hierher kommen wollen. Vielleicht kommt es auch von dem Leuchtturm, den wir unterwegs gesehen haben. Könnte ein Echo sein vom Nebelhorn oder sowas. Nein, Bob, das glaube ich nicht. Der Klang ist ganz anders als beim Nebelhorn. Und außerdem haben wir heute Abend keinen Nebel. Ja, aber was könnte es denn dann? Was haben wir eigentlich vor, Just? Kommt mal mit. Soll das ein längerer Spaziergang werden, Just? Warum schleppst du uns denn hier durch die Gegend? Nein, Bob. Unser Experiment ist schon beendet. Hä? Was denn für ein Experiment? Außer im Rumlaufen haben wir doch gar nichts getan. Wir haben uns das Stillen aus drei verschiedenen Richtungen angehört. Im Geist zog ich Linien von meinem jeweiligen Standort aus bis dahin, woher das Stillen zu kommen scheint. Wo die drei Linien sich kreuzen, ist der Ursprung der Töne. Ach ja, Peter, genau. Das ist trigonometrische Vermessung, ja. Genau. Natürlich war meine Methode grob, aber sie erfüllt ihren Zweck. Welchen Zweck, Jos? Ich meine, was haben wir damit herausgefunden? Dass der Ursprung der Töne in diesem Berg liegt, in El Diablos Höhle. Na und? Das wussten wir doch auch schon von Mrs. Dalton. Aber gute Detektive nehmen Zeugenaussagen nicht hin, ohne sie zu überprüfen. Auf Zeugen ist nun mal wenig Verlass. Aber jetzt zweifle ich nicht mehr daran, dass das Heulen tatsächlich aus El Diablos Höhle kommt. Nun müssen wir nur noch herausfinden, was hier so stimmt. Oh Mann. Das geht einem durch Mark und Bein. Wie kann das sein, Just? Mr. Dalton und der Sheriff haben die Höhle schon dreimal durchsucht und nichts gefunden. Aber was war das dann? Moment mal. Vielleicht ist es ja irgendein Tier. Das kann doch sein. Ja, das hört sich nach keinem mehr bekannten Tier an. Und von einem gewöhnlichen Tier hätte Mr. Dalton sicher Spuren entdeckt. Schließlich ist er ein erfahrener Fährtensucher. Von einem gewöhnlichen Tier? Naja, vielleicht ist es ein Tier, das hier niemand vermuten würde. Oder vielleicht ist es ja El Diablo selbst. Ach, du bist doch nicht ganz bei Trost. Wir glauben doch nicht an Gespenster, oder? Wer hat dann was von Gespenstern gesagt? Aber El Diablo ist schon 100 Jahre tot. Wenn du kein Gespenst meinst, Jus, was meinst du denn dann? Was war das denn, Jus? Ich weiß nicht. Ach ja, jetzt weiß ich's wieder. Es ist die Marine. Wir haben doch die vielen Schiffe beim Manöver gesehen. Bestimmt machen die bei den Kanalinseln Zielschießen, oder? Ach, stimmt. Stand erst gestern in der Zeitung. Zielschießen als Nachtübung. Die schießen auf eine unbewohnte Insel. Aber kommt, ich will zurück zur Ranch und mehr über dieses Tal hier erfahren. Das war aber nicht das Stöhnen aus der Höhle. Nein, richtig. Das war ein Mensch. Jemand in Not! Kommt mit, Freunde! Oh Mann! Hilfe! Bleiben Sie ruhig liegen, wir holen Sie da raus. Geht zur Mendoza Ranch. Da arbeite ich. Sagt Mr. Dalton, er soll Hilfe schicken. Dieses verhexte Tal, ich hätte nicht herkommen sollen. Das Geheul bringt nur Unglück. Nein, diesmal bestimmt nicht. Ich vermute eher, dass sich bei den Detonationen des Marinemanövers ein paar Steine losgelöst und somit den Steinschlag verursacht haben. Und es war doch das Geheul. Wir sollten jetzt wirklich Hilfe holen. Da kommt Mr. Dalton mit ein paar Männern. Hier rüber! Cardigo! Was ist passiert? Ich habe mir das Bein gebrochen. Und schuld daran ist nur dieses verfluchte Tal. Ich bleibe hier nicht länger. Dieser Ausflug bescherte den drei Fragezeichen außer dem Marine-Geschützdonner noch unheimlichere Hörerlebnisse. Erst Heulen und Stöhnen scheinbar unirdischen Ursprungs und nun Schmerzensschrei und Hilferuf des Verletzten. Ob hier tatsächlich ein gewisser El Diablo, der Teufel, durch die Gegend geistert und Unheil stiftet? Während Cardigo ins Krankenhaus gebracht wurde, radelten die drei Jungen zur Ranch zurück, auf der sie die nächsten 2 Wochen verbringen wollten. Bevor sie das Haus betreten konnten, kam eine Gestalt auf sie zu. Luke Harden, der Vorarbeiter der Ranch. Wo habt ihr Burschen euch wieder herumgetrieben? Ganz schön groß die Ranch, da verirrt man sich leicht mal. Wir sind an freies Land und Berge gewöhnt, Mr. Harden. Um uns brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Ich hab schon gehört, wo ihr gewesen seid. Tal der Wehklagen. Das ist nicht der richtige Ort für euch Grünschnäbel. Bleibt in Zukunft da weg. Ach Unsinn, Luke. Die Jungen sind keine kleinen Kinder. Sie scheinen mir eine Menge mehr Verstand zu haben als du. Das Tal der Wehklagen ist eine üble Gegend. Ein erwachsener Mann wie du und hat Angst vor einer Höhle. Ich hab keine Angst. Und Tatsachen sehe ich ins Auge. Ich habe ihm mein ganzes Leben zugebracht. Schon als Junge hörte ich vom Tal der Wehklagen. Damals glaubte ich kein Wort von diesen Geschichten. Aber jetzt bin ich nicht mehr so sicher. Ach, dummes Zeug. Das ist doch alles nur Aberglaube. Und du weißt das. Woher kommt denn Ihrer Meinung nach das Stöhnen, Mr. Harden? Weiß ich eben nicht, Junge. Das weiß überhaupt keiner. Wir haben nachgeschaut, aber niemand hat bisher was gefunden. Auf jeden Fall nichts Sichtbares. Die Indianer sagen schon immer, dass keiner das Wesen aus der Urzeit zu Gesicht bekommt. Luke? Ich sag ja nicht, dass ich die Geschichten glaube, aber das Heulen hat wieder angefangen und keiner kann's erklären. Und wenn es nicht das Urwesen ist, was dann? Ach, das breitet sich hier ja richtig aus. So wie vorhin habe ich Luke noch nie reden hören. Mich wundert, dass er vor uns überhaupt mit dem Urwesen angefangen hat. Er wird müde sein. Wir alle haben uns zu viele Sorgen gemacht. Naja, was haltet ihr jetzt von etwas zu essen? Kommt mit in die Küche. Was ist denn nun dieses Urwesen, Mrs. Dalton? Ach, das ist eine alte Sage der Indianer, sonst nichts. Als vor langer Zeit die Spanier zum ersten Mal hierher kamen, erzählten die Indianer von einem blanken, schwarzen Ungeheuer, das tief drinnen in der Höhle in einem Wasserloch lebt. Aber wenn man das Wesen nicht zu Gesicht bekommt, woher wussten die Indianer, dass es blank und schwarz war? Na, merkt ihr was? Es ist einfach ungereimtes Zeug. Aber die Spanier waren auch sehr abergläubisch. Und nur die Tapfersten, wie El Diablo, trauten sich in die Höhle. Können Sie uns denn was über El Diablo erzählen? In diesem Moment betrat Mr. Dalton in Begleitung eines schmächtigen älteren Mannes die Küche, der sich ebenfalls als Gast auf der Ranch aufhielt. Na, ihr Jungen? Ich hörte, ihr wart in unserem mysteriösen Tal. Dummes Zeug! Da ist nichts passiert, was auf einer x-beliebigen anderen Ranch nicht auch passieren könnte. Unglücksfälle, wie sie überall vorkommen können. Sie haben natürlich recht, aber ich fürchte, ihre Leute denken da anders. Ungebildete Leute glauben oft an übernatürliche Mächte. Dabei ist ihr eigener Leichtsinn meist die Wurzel des Übels. Nach diesem Vorfall laufen uns noch mehr Leute weg. Dabei hat selbst Justus gemerkt, dass der Steinschlag durch die Schießübung der Marine ausgelöst wurde. Entschuldigen Sie, Sir, aber wir möchten helfen, wenn wir können. Wir haben mit solchen Sachen einige Erfahrungen. Erfahrungen? Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Moment. Hier, bitte. Die drei Detektive. 3 Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Aha. Detektive? Na, ich weiß nicht. Der Sheriff wird sich bedanken, wenn sich Jungen da einmischen. Wozu denn die Fragezeichen? Stellt ihr eure detektivischen Fähigkeiten etwa selbst in Zweifel? Nein. Die Fragezeichen sind unser Symbol. Sie stehen für all die Geheimnisse, die wir zu enthüllen trachten. Nun, ihr Jungen habt euch heute Abend vernünftiger angestellt als die meisten Erwachsenen. Vielleicht haben wir genau das nötig, um mit diesem Unsinn aufzuräumen. Ich bin mir sicher, dass es eine einfache Erklärung für diese Vorgänge gibt. Von mir aus könnt ihr in dieser Sache ermitteln. Aber seid vorsichtig in den Höhlen. Ach, wir passen schon auf. Ich denke ja, es ist der Wind, der durch die unterirdischen Gänge bläst. Sie und der Sheriff haben die Höhle ja untersucht, Sir. Haben Sie dort etwas gefunden, das aussah, als hätte es sich in letzter Zeit verändert? Verändert? Nichts, was uns aufgefallen wäre. Worauf willst du hinaus? Naja, ich hörte, dass das Stöhnen erst vor einem Monat wieder angefangen hat. Vorher war 50 Jahre lang alles ruhig. Wenn der Wind die Ursache ist, dann muss sich im Inneren der Höhle etwas verändert haben, was die Heultöne auslöst. Denn der Wind wird immer gleich. Oho, das nenne ich logisches Kombinieren. Vielleicht kommt der Junge tatsächlich hinter das Geheimnis. Ferner habe ich erfahren, dass das Heulen nur bei Dunkelheit auftritt. Das wäre undenkbar, wenn nur der Wind die Ursache wäre. Es könnte ja auch El Diablo sein, der als kühner Reiter wieder zurückgekehrt ist. Sagen Sie so etwas nicht, Professor. Just hat auch schon davon gesprochen. Ach, wirklich? Du glaubst doch wohl nicht an Gespenster, oder? Moment mal. Über Gespenster ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, ja? Allerdings sind wir noch nie einem echten begegnet. So, so. Nun, die Spanier waren davon überzeugt, dass El Diablo zurückkommt, wenn er gebraucht wird. Ich habe in der Sache umfangreiche Forschungen betrieben und bin mir ziemlich sicher, dass er nicht zurückkommt. Forschungen? Was für Forschungen? Professor Walsh ist Historiker. Er studiert in Santa Clara die Besonderheiten der Geschichte Kaliforniens. Und da dachte mein Mann, er könnte uns die Sache mit dem Stöhnen erklären. Bisher leider ohne Erfolg. Aber vielleicht würde euch die Geschichte El Diablos interessieren. Über ihn will ich nämlich ein Buch schreiben. Oh, das wäre großartig. Ja. Ja, wir möchten gern mehr über ihn erfahren. Der Professor setzte sich und erzählte die ganze Geschichte. Aber dann hörte das Stöhnen plötzlich auf. Es hieß, El Diablo sei müde geworden und warte nun in der Höhle auf den Tag, an dem er wieder gebraucht würde. Du lieber Himmel, Sie wollen sagen, dass manche Leute glauben, dass er immer noch in der Höhle lebt? Das ist doch Unsinn. Wie sollte das möglich sein? Nun, ich habe mich sehr gründlich mit El Diablo befasst. Dabei stellte ich zum Beispiel fest, dass ihn alle alten Bilder mit der Pistolentasche auf der rechten Seite darstellen. Ich bin mir jedoch ganz sicher, dass er ein Linkshänder war. Solche Überlieferungen stecken meist volle Widersprüche. Gewiss. Offiziell erlag er jener nach einer Verwundung, die er sich bei seiner Flucht aus dem Gefängnis zugezogen hatte. Aber ich habe die Quellen ganz genau studiert und bin überzeugt, dass seine Verletzung nicht tödlich war. Naja, und da er damals erst 18 Jahre alt war, ist es durchaus möglich, dass er heute noch lebt. Machen Sie keine Witze. Dann wäre er über 100 Jahre alt. So ungefähr. Wollt ihr Junge mal ein Bild von ihm sehen? El Diablo trug immer schwarz. Er sagte, er trage Trauer um sein Volk und um sein Land. Er war ein Bandit, nichts weiter. Und nun genug davon. Morgen gibt es viel zu tun und ihr Jungen seid sicher müde. Wenn ihr wissen wollt, wie eine Ranch funktioniert, legt ihr morgen am besten mit Hand an. Es ist noch früh am Abend und müde sind wir noch überhaupt nicht. Wenn Sie nichts dagegen haben, würden wir uns gerne noch ein wenig umsehen. Die Küste ist um diese Zeit besonders sehenswert. Na dann ab mit euch. Aber höchstens bis 10 Uhr. Bei uns wird früh aufgestanden. Peter, du gehst zur Scheune und holst das lange Seil, das dort hängt. Bob, du holst aus unserem Zimmer die Taschenlampe und unsere Kreide. Ich mache die Fahrräder klar. Gehen wir zur Höhle? Ja, es ist der einzige Ort, an dem sich das Geheimnis des Tals der Wehklagen aufklären lässt. Zur Höhle? Jetzt? Können wir nicht bei Tag besser sehen? Das Stöhnen ist erst bei Nacht zu hören und im Inneren der Höhle ist es immer dunkel. Daher spielt es keine Rolle, ob es Tag oder Nacht ist. Stöhnen hat also nicht aufgehört. Seid ihr fertig? Bob, schau doch mal, ob die Lampen funktionieren. Hat jeder seine Kreide? Sollen wir unseren Weg mit Fragezeichen markieren? Genau das. Und wir machen Richtungspfeile, damit wir später leichter zurückfinden. Also los. Weg! Justus stand wie angewurzelt und starrte auf den herandonnernden Felsbrocken. Im letzten Moment hechtete Peter los und riss Justus aus der Schusslinie. Der Felsen knallte genau auf die Stelle, an der Justus gerade noch gestanden hatte. Mann, ist alles klar bei euch? Ich glaube ja. Wie ist es mit dir, Just? Ich konnte mich einfach nicht bewegen. Eine höchst interessante Reaktion. Schaut mal, an dem Felsen Abschürfung. Was meinst du, Jus? Ob den jemand mit Absicht runtergestoßen hat? Ja, das sind Schürfstellen. Aber das überrascht mich nicht. Das Ding ist unterwegs ja immer wieder auf die Felsen aufgeschlagen. Ja, vielleicht sollten wir besser wieder umkehren. Nein, wir werden nur gut achten. Mann, ey, hier ist es ja wie in einem Großstadtbahnhof. So eine riesige Hülle habe ich ja noch nie gesehen. Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Da, seht! Leuchtet mal darüber! Da zweigen ganz schön viele Gänge ab. Ja, verflixt, und wo geht's jetzt lang? Tja. Hey, die Ablos Höhle scheint ein Netz aus Gängen zu sein. Vielleicht hat man ihn deshalb nie entdeckt. Es gibt so viele Gänge, dass er sich immer wieder verstecken konnte. Und welche der vielen Gänge nehmen wir nun? Wir gehen einfach dem Geheul nach. Moment mal, Just. Ich höre gar nichts mehr. Just, was hat das nur wieder zu bedeuten? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es nur ein Zufall. Sicher geht's gleich wieder los. Seid mal ganz still. Hä? Was zum... Vergeuden wir nicht unsere Zeit. Jeder nimmt sich einen Gang vor. Wenn jemand einen freien Durchgang findet, kommt er zurück und wartet auf die anderen. Hilfe, Justus, Bob! Justus hetzte den Gang zurück und auf den Gang mit den blauen Fragezeichen zu. Plötzlich kam etwas aus dem Dunkel auf ihn zugeschossen. Ehe er sich versah, lag er auf dem Boden und etwas hatte seine Klauen um ihn geschlagen. Oh, Hilfe! Bob, ich bin's, Justus. Könntest du bitte von mir runtersteigen? Boah, erschreck mich doch nicht so. Danke. Ich dachte, es hätte mich erwischt. Ging mir nicht anders. Aber Peter hat um Hilfe gerufen. Ja, okay, los. Hier bin ich. Hier. Da war das drin hier. Ich habe etwas gesehen. Ganz schwarz und glänzend. Als ich aus dem Tunnel kam, habe ich ein Geräusch gehört und sah dieses Ding. Vor Schreck habe ich die Lampe fallen lassen. Vielleicht war es ja nur die Aufregung. Ist das staubig hier? Moment mal. Seht mal da. Es war nicht die Aufregung. Seht euch das an. Zwei große Fußspuren. Nasse Spuren. Hier gibt es sonst keine Nässe. Peter hat recht. Hier hat etwas gestanden. Etwas, das nasse Spuren hinterlässt. So große Spuren? Ja, ich würde sagen, die sind fast einen Meter lang. Groß und nass und glänzend. Eine Art... Ungeheuer. Ja. Das Wesen aus der Urzeit. Was ist hier los? Vor den dreien stand eine gebückte Gestalt mit wirrem weißen Bart und einem Gewehr in den Händen. Die Gänge gehen ganz schön weit rein. Ihr könnt euch darin leicht verlaufen. Hier muss man hübsch vorsichtig sein. Ich kenne die Gegend gut, jawohl. 70 Jahre bin ich hier. Und mein Skalp hat mir noch keiner abgenommen. Nichts da. Man muss immer nur auf der Hut sein. Skalp, Sie haben mit Indianern gekämpft. Hier. Indianer! Von denen kann ich euch was erzählen. Feine Kerle. Aber als Feinde furchtbar, jawohl. Hab zweimal fast meinen Skalp verloren. Unheimlich schlau, die Indianer. Aber mich kriegen die nicht. Ich glaube nicht, dass es hier noch Indianer gibt, Sir. Und verirren werden wir uns nicht. Jetzt? Natürlich gibt es hier jetzt keine Indianer mehr. Seid ihr Burschen verrückt? Müsst ihr wohl sein, hier in der Höhle herumzutapern. Kennt euch wohl hier nicht aus, wie? Zurzeit wohnen wir auf der Medusa Ranch. Bei den Daltons, Mr. Jackson. Ben Jackson. Ihr könnt mich aber Ben nennen. Bei den Daltons, aha. Nette Leute. Ich ging eben an der Höhle vorbei und hörte jemanden schreien. Das war wohl einer von euch. Ja, aber verirrt hatten wir uns nicht. Wir machen nämlich Wegzeichen, damit wir immer wissen, wo es zurückgeht. Wie die Pioniere, wie? Das ist schlau. Schätze, ihr hättet euch damals gar nicht so dumm angestellt. Aber was wollt ihr jetzt hier drin? Wir wollten herausfinden, wie dieses Heulen entsteht. Du hattest aufgehört, als wir hier reinkamen. Das Heulen, was? Die Leute sagen, es ist der Diablo, der hier wieder aufgetaucht ist. Mir machen die nichts weiß. Ich sage, es ist das Ungeheuer, jawohl, das Ungeheuer. Ihr alle bleibt besser draußen. Dalton und der Sheriff auch. Das Ungeheuer wird sie noch alle kriegen. Haben Sie es je gesehen? Ich meine, dieses Wesen. Gesehen? Gesehen habe ich schon was, jawohl. Mehr als einmal habe ich es gesehen. So, und jetzt kommt ihr drei besser mit mir raus. Ich kann euch ja hier nicht weiter herumbrüllen lassen, wie? Nee, ich glaube, für diesmal haben wir sowieso genug gesehen. Sie haben recht. Es ist sicher leicht, sich hier zu verirren. Ben führte sie nach draußen. Dort bedankte sich Justus für die Hilfe. Während sie zu ihren Rädern gingen, verschwand Ben in der Dunkelheit. Die drei Detektive geben nicht auf, bevor ein Fall gelöst ist. Also Kollegen, wenn ihr meine Meinung hören wollt, dann sollten wir zur Ranch zurückfahren. Ich auch. 2-1, Justus. Wir lassen unsere Räder hier stehen und gehen zu Fuß. Das soll uns möglichst keiner sehen. Ich habe gesehen, dass dieser Weg um den Teufelsberg herum zum Meer führt. Ich will wissen, ob es dort auch einen Zugang gibt. Aber... Oh, vergiss es. Wenn Just sich etwas in den Kopf gesetzt hat... Drei geheimnisvolle Ereignisse haben wir bisher zu verzeichnen. Erstens, warum hat das Heulen aufgehört, als wir in der Höhle waren? Mir fiel nämlich auf, dass der Wind noch wehte, als wir wieder herauskamen. Du meinst also, etwas anderes hat das Stöhnen abgestellt? Ja, da bin ich mir sicher. Zweitens hatte ich den Eindruck, dass uns Ben Jackson ganz schnell aus der Höhle haben wollte. Ich frag mich nur, warum? Es war richtig gruselig, wie er sich immer wieder veränderte. Vielleicht ist er nicht ganz normal. Ja, er ist ein höchst sonderbarer alter Mann. Es kam einem mehr fast vor, als wäre er mal die eine, mal die andere Person. Ja, vielleicht hat er sich aber auch nur Sorgen um uns gemacht. Ja, vielleicht. Ja, und dann ist da noch unser drittes Problem. Das schwarze glänzende Ding, das Peter gesehen hat. Die Spuren beweisen, dass es da war. In der Höhle gab es sonst keine Nässe. Möglich, dass es dort drinnen irgendwo einen Teich gibt. Vielleicht kam es aber auch von der Meerseite her. Und das wollen wir nun untersuchen. Peter, geh du voran. Wir bilden eine Seilschaft. Boah, Igitt! Boah, blöde Gischt. Ich bin das bis auf die Haut. Boah, halt mich fest, Peter. Glitschig ist es hier auch. Wir suchen alles nach einem Zugang. Peter, du gehst links entlang und wir rechts. Ich hab's gefunden. Jetzt höre ich das Heulen auch wieder. Es kommt direkt aus dieser Öffnung. Stockdunkel ist es da drin. Und verflixt eng. Los, wir gehen rein. Bob, du gehst vor. Du bist der Kleinste von uns. Und falls du nicht weiterkommst, zieh einmal fest am Seil und wir holen dich raus. Ja, toll. Immer auf die Kleinen. Ich hab's geschafft. Just, Peter, ihr könnt kommen. Hier ist es ganz trocken. Diese Höhle muss oberhalb des Flutpegels liegen. Hier fangen wir mit unserer Markierung an. Und dann folgen wir dem Stöhnen. Just, ich höre gar nichts. Schon wieder. Was kann das bedeuten, Just? Ich weiß es nicht. Es ist sonderbar. Immer wenn wir in den Berg eindringen, hört das Stöhnen auf. Dabei bin ich mir sicher, es noch gehört zu haben, als Bob in den Gang gekrochen ist. Hört mal, ein Pferd. Mitten im Berg? Das muss aus einem anderen Teil der Höhle kommen. Vielleicht sollten wir lieber wieder zurückgehen. Na, Peter hat recht. Hier kommen wir heute nicht weiter. Draußen. Diese Höhle ist mir unheimlich. Just, was ist? Ich weiß nicht, aber mir war so, als hätte sich dort am Gipfel des Teufelsbergs etwas bewegt. Sei mal still. Da ist wieder das Pferd. Das Geräusch der Pferdehufe muss durch eine Felsspalte in die Höhle gedrungen sein. Da! Ein schwarzes Pferd! Ohne Reiter! Ob wir es einfangen sollen? Lieber nicht. Wir warten noch ein paar Minuten. Seht mal, da kommt ein Mann. sieht der aber gruselig aus mit dieser langen Narbe und der Augenklappe. Warum dabei ist er wie ein Geschäftsmann gekleidet? Und wenn mich nicht alles täuscht, dann trägt er einen Revolver unter seinem Mantel. Können wir jetzt bitte gehen? Ja, okay, gehen wir. Das war ja ein äußerst ereignisreicher Abend. Autsch! Oh, verdammt, ey. Ich hab mir in den Kopf gestoßen. Warum musste ich auch unbedingt das obere Etage mitnehmen? Just, was treibst du da? Ich habe aus Büchern ein Modell des Teufelsbergs erstellt und bin dabei, die topografischen Begebenheiten des Teufelsbergs genau zu erkunden. Wie bitte? Just meint, dass das Rätsel zu lösen ist, wenn man die Lage des Geländes untersucht. Warum sagt er das nicht gleich? Ja, keine Ahnung. Das wahre Geheimnis des Tals der Wehklagen besteht darin, dass das Stöhnen aufhört, sobald man in die Nähe der Höhle kommt. Das geschah gestern zweimal, und als wir von dort wegfuhren, waren die Laute wieder zu hören. Hier habe ich einen Pressebericht über die plötzliche Rückkehr des Stöhnens. Darin sagt der Sheriff, der Hauptgrund dafür, dass bisher niemand die Ursache der Laute feststellen könnte, läge darin, dass man sie einfach nicht mehr hört, wenn man in die Höhle geht. Ich bin jetzt davon überzeugt, dass das Stöhnen nicht zufällig aufhört. Wahrscheinlich hast du recht. Wie es prompt wieder losging, als wir uns auf den Rückweg machten. Das deutet schon darauf hin, dass uns jemand beobachtet hat. Und wozu soll nun dieses Modell gut sein, Just? Ich habe alle Stellen markiert, an denen wir gestern waren. Da das Stöhnen immer dann aufhörte, wenn wir die Höhle betraten, lässt das nur den Schluss zu, dass wir beobachtet wurden. Und zwar vom Gipfel des Teufelsbergs aus. Dann sagen wir doch Mr. Dalton, dass da oben einer sitzt. Er soll ihn sich schnappen und Ruhe ist. Nein, uns würde keiner glauben. Und außerdem würde der da oben doch sofort abhauen. Wir müssen erst ergründen, was sich dort eigentlich abspielt. Und ich habe auch schon einen Fingerzeig, worum es eigentlich geht. Wirklich? Und der wäre? Diesen kleinen Stein hier fand ich gestern in einem der Gänge. Viele der Gänge waren früher Bergwerksschächte. Und ich fand einen Stein an der Stelle, wo der Gang verbarrikadiert war. Ein harter Stein, der sich etwas schlüpfrig anfühlt. Und was sonst? Kratz mal damit an der Fensterscheibe. Was? Na los, nur zu. Boah, der schneidet ja wie ein warmes Messer durch Butter. Hör mal, Just. Willst du etwa sagen, dass das ein Diamant? Ja, genau das. Ein ungeschliffener Rohdiamant. Kein sehr wertvoller, denke ich. Wahrscheinlich von der Güte eines Industriediamanten. Aber immerhin ein Diamant. Glaubst du, El Diablos Höhle ist eine Diamantenmine? Naja, da hat es schon so manches Gerücht gegeben. Na los, los! Aufstehen, ihr drei! Das Frühstück steht schon auf dem Tisch. Bei uns gibt es keine Langschläfer. Wir sind sofort da, Mrs. Dalton! Mann, hab ich einen Hunger! Na, offenbar haben das Tarn und seine Geheimnisse keinen Einfluss auf euren Appetit, was? Was habt ihr denn gestern auf eurem Spaziergang Interessantes entdeckt? Wir sind einem recht sonderbaren alten Mann begegnet. Er nannte sich Ben Jackson. Wer ist es eigentlich, Sir? Der alte Ben und sein Partner Waldo Turner sind sogenannte Prospektoren, Goldschürfer. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in besseren Tagen überall im Westen nach Gold und Edelsteinen gesucht haben. Wie ich gehört habe, kamen sie vor vielen Jahren hierher, als es Gerüchte über Goldfunde in dieser Gegend gab. Natürlich wurde nie etwas gefunden, aber die beiden haben wohl niemals aufgegeben. Und sie leben in einer Hütte auf unserem Land. Besucher mögen sie anscheinend nicht. Naja, aber den milden Gaben von den Ranchern sind sie nicht abgeneigt. Wir stellen es natürlich so hin, dass es sich ja wieder auszahlen wird, wenn sie fündig werden. Almosen würden die beiden nämlich nie annehmen. Eben hat man Jung Castro draußen im Tal der Wehklagen gefunden. Was? Castro? Er ist gestern Abend von seinem Pferd abgeworfen worden, als er ein paar Väter Rinder zusammentreiben wollte. Er hat die ganze Nacht dort draußen gelegen. Ist ihm etwas passiert? Der Doc meint, es sei alles in Ordnung. Sie haben ihn ins Krankenhaus aus Santa Clara gebracht. Ich fahre sofort zu ihm hin. Die Männer hat das ziemlich mitgenommen. Schon wieder wollen zwei von ihnen weg. Castro war drüben im Tal und er sagte, er hätte gesehen, wie sich etwas im Gestrüpp bewegt. Er ist näher ran und da scheute das Pferd. Ist Castros Pferd ein großer Rappe, Mr. Harden? Ja, Black Star, ein gutes Pferd. Kam heute Morgen brav zur Koppel zurück, sodass wir wussten, dass wir Castro suchen müssen. Habt ihr das Pferd gestern Abend gesehen? Ja, ein großes schwarzes Pferd ohne Reiter. Ein reiterloses Pferd müsst ihr auf einer Ranch immer sofort melden. Wir hätten Castro dann schon früher gefunden. Das hätten wir auch getan, Sir. Aber dann sahen wir noch einen Mann hinterherkommen. Wir dachten, dass es der Reiter ist. Es war ein großer Mann mit einer Narbe auf der rechten Wange und einer Augenklappe. So einer ist mir nicht bekannt. Groß mit einer Augenklappe? Klingt bedrohlich, aber hört sich nicht nach El Diablo an. Der war nicht groß und eine Augenklappe trug er auch nicht. Luke, versuche bitte die Männer zu beruhigen. Ich fahre jetzt in die Stadt. Würden Sie mich bitte mitnehmen? Ich muss zurück nach Rocky Beach. Aber Justus, willst du uns denn schon verlassen? Nein, nein. Ich will nur unsere Tauchausrüstung holen. Gestern Abend sahen wir vor der Küste ein paar Riffe, die uns sicher neue Sammelobjekte für unsere meeresbiologischen Studien liefern werden. Dann mach dich schon mal fertig. Wir fahren gleich. Bob, Peter, ihr beide fahrt nach Santa Clara und kauft dort ein Dutzend Kerzen und 3 mexikanische Sombreros. In Santa Clara's Fiesta, da sollte es massenhaft Tüte geben. Sagt Mrs. Dalton, ihr wollt euch den Festzug ansehen. 3 Sombreros? Später, Peter. Bob, du gehst in die Bibliothek und unterrichtest dich so gut wie möglich über die Geschichte des Teufelsberges und des Tals der Wehklagen. Und bitte sämtliche Einzelheiten, nicht nur die Volkssagen. Wird gemacht. Aber, Just, was willst du wirklich in Rocky Beach? Ich hole die Taucherausrüstung. Und dann will ich den Stein von einem Fachmann untersuchen lassen. Aha. Justus, bist du fertig? Mann, ist das toll hier. Komm, wir stellen unsere Rede ab und erledigen schnell die Einkäufe für Justus. Ich will mir auch den Festzug ansehen. Schau nur, all die Pferde. Und da ist einer als El Diablo verkleidet. Und da, Ben Jackson. Und der Mann bei ihm ist dann wohl Waldo Turner. Und Bob, der Mann mit der Narbe und der Augenklappe. Er überquert die Union Street. Ich glaube, der verfolgt jemanden. So wie der sich immer umschaut und vorsichtig um die Ecken sieht. Kannst du sehen, wen er verfolgt? Nein, es ist einfach zu voll hier. Ja. Hinterher, er geht in ein Haus. Das ist die Bücherei. Los, da gehen wir auch rein. Mist, er ist weg. Wir hätten uns trennen sollen. Justus hätte daran gedacht. Machen wir uns halt an die Ermittlungen, die Justus braucht. Ach, sieh da, unsere jungen Detektive. Na, seid ihr mit Ermittlungen beschäftigt? Ja, Herr Professor, wir wollen alles über das Tal der Wehklagen herausfinden. Gut, gut. Damit befasse ich mich zurzeit auch. Allerdings hatte ich bisher nicht viel Glück. Außer zweifelhaften Volkssagen scheint es nicht zu geben. Wie kommt ihr denn nachher zur Ranch zurück? Wir sind mit dem Fahrrad da. Herr Professor, haben Sie hier in der Bücherei einen großen Mann mit einer Augenklappe gesehen? Den Mann, den ihr gestern Abend gesehen habt? Hier in der Stadt? Nein, nein, ich habe ihn nicht gesehen. Bob hatte mehr Glück als der Professor. Er entdeckte ein schmales Buch mit einem lückenlosen historischen Abriss über das Tal der Wehklagen. Es stand falsch im Regal, deshalb hatte der Professor es wohl übersehen. Bob und Peter machten sich anschließend auf den Weg zurück zur Ranch. Auf einer Passstraße kam von hinten ein Auto. Plötzlich hörten die Jungen den Motor aufheulen und drehten sich um. Achtung, Bob, runter von der Straße! Hä? Was denn? Oh, ist der wahnsinnig? Spring! Hilfe! Peter! Ich rutsche! Mann! Zum Glück wachsen hier Bäume. Bob, wo bist du? Ist alles in Ordnung? Ja, ich bin hier. Alles in Ordnung, glaube ich zumindest. Ich bin auf einer Art Sims gelandet, aber... Au! Oh, ich kann mein Bein nicht richtig bewegen. Du musst es versuchen, es muss gehen. Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Ich kann das Bein jetzt bewegen. Ich lag nur drauf. Es tut weh, es ist aber auszuhalten. Meinst du, du kannst den Hang raufkriechen? Ja, ich versuch's. Das ist zwar unheimlich steil, aber... Und überleg mal, wenn wir abrutschen, dann landen wir da unten in den Klippen. Dann versuchen wir es wohl besser mit Rufen. Peter, da oben, der Mann mit der Narbe, er schaut zu uns herunter. Wo? Ja, jetzt ist er wieder weg. Moment mal, hörst du? Sein Wagen. Tja, der lässt uns einfach hier unten hängen. Das gibt's doch nicht. Ich höre noch ein anderes Auto. Schau nur, da sind zwei Leute, die uns helfen wollen. Am Abend kam Justus aus Rocky Beach zurück. Wie versprochen, brachte er die Tauchgeräte mit und ein geheimnisvolles Bündel. Er ließ sich von Peter und Bob genau schildern, was geschehen war. Ja und? Habt ihr euch die Nummer gemerkt? Dafür war keine Zeit. Ich hab nur gesehen, dass das Nummernschild nicht von hier war. Blau und weiß war es. Der Wagen könnte aus Nevada stammen. Und ihr meint, der Mann mit dem Narbengesicht hat zu euch runtergesehen? Ja, aber der andere Wagen hat ihn wohl verscheucht. Ein Nummernschild aus Nevada. Hier auf der Ranch gibt es meines Wissens nach nur Zulassungen aus Kalifornien. Du meinst, hier treibt sich jemand rum, den wir noch nicht kennen? Und just, ist es nur ein Diamant? Ja, es ist wirklich ein Diamant, genau wie ich vermutet habe. Und der Fachmann in L.A. war ganz erstaunt, als ich ihn sagte, wo wir ihn gefunden haben. Er hätte auf einen afrikanischen Stein getippt. Ich habe den Stein dort gelassen. Er wollte ihn noch genau untersuchen und mich dann hier anrufen. Großartig. Habt ihr die Kerzen und Sombreros besorgt? Aber sicher. Und ein Buch über das Tal des Wehklagens. Ich werde mir das Buch mal eben anschauen. Ihr beide könnt schon mal die Tauchgeräte auf den Fahrrädern verstauen. Zusammen mit den Sombreros, den Kerzen und diesem Bündel hier, das ich aus Rocky Beach mitgebracht habe. Und dein Plan? Wie sieht der aus? Wart's ab, Peter. Wir müssen uns beeilen, wenn wir vor Sonnenuntergang im Tal sein wollen. Heute Abend enthüllen wir vielleicht das Geheimnis des Tals der Wehklagen. Ich glaube, zum Teil habe ich die Lösung schon gefunden. Hier in dem Buch steht, dass viele alte Minenschächte im Teufelsberg vor 50 Jahren geschlossen wurden. Man hatte niemals Gold oder irgendetwas anderes gefunden. Und so machte man die Stollen dicht. Und vor 50 Jahren verstummte auch das Klagen und Stöhnen. Ach so. Du glaubst, ein solcher Stollen wurde jetzt wieder geöffnet und der durchziehende Wind verursacht die Töne, oder habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, das meine ich. Die Frage ist nur, wie und warum? Seid ihr beide fertig? Fertig, Just. Gut, dann setz die Sombreros auf, bevor wir losfahren. Autsch! Dein Knöchel, Bob? Ah, ja, beim Auftreten tut's weh. Ich glaube, ich schaffe es nicht. Na, es ist die schwere Last auf deinem Rad. Lass dein Tauchgerät hier. Vielleicht ist dieses Hindernis sogar ein besonderer Vorteil. Unsere Täuschung wird dadurch noch überzeugender. Was für eine Täuschung? Die klassische Kriegslist. Mit Lagerfeuern und Balken, die wie Geschütze aussehen. Hä? So, und nun zu meinem Plan. Wir werden ungesehen in die Höhle eindringen. Aha, wir werden also das Stollen überrumpeln. Genau. Und wenn meine Theorie stimmt, dann werden wir gerade scharf beobachtet. Oh, verflixt. Ja, aber wie stellen wir es denn dann an, ungesehen in die Höhle zu kommen, wenn wir beobachtet werden? Ich habe mich informiert. Heute steigt die Flut höher. Ich schätze, dass der Höhleneingang vom Ufer aus zum größten Teil überflutet sein wird. Justus, wie wollen wir ungesehen ins Wasser kommen, wenn wir beobachtet werden? Mittels eines Scheinmanövers. So wie Soldaten nachts Lagerfeuer anzünden und dann im Dunkeln abziehen. Scheinmanöver? Aber... Ich verstehe gar nichts. Ich habe nämlich gestern bemerkt, dass man zwar den Weg nach rechts vom Gipfel des Teufelsbergs gut überblicken kann, dass aber der Weg nach links nicht einsehbar ist. Komm mit, ganz lässig. Die drei Jungen kletterten links den Weg zum Strand hinunter und als sie vom Teufelsberg aus nicht mehr zu sehen waren, setzten sie die Tauchgeräte ab. Justus zog das geheimnisvolle Bündel hervor. Da sind ja nur Klamotten drin. Das gleiche Zeug, wie wir es anhaben. Ja, genial. Ganz genau. Die Sachen stopfen wir nun mit Zweigen aus und binden Arme und Beine mit dieser Schnur hier an. Und dann setzen wir ihnen die Sombreros auf. Die sieht man vom Berg aus besonders gut. Bob, du bleibst hier bei den Puppen und bewegst dich ab und zu. Wer immer da oben sitzt, wird denken, dass wir gemütlich hier sitzen und den Sonnenuntergang beobachten. Peter und ich gehen hier gleich ins Wasser. Dann bemerkt unser geheimnisvoller Beobachter nichts. Ja, die Brandung ist heute schwach. Es dürfte kein Problem sein, in die Höhle zu tauchen. Unter Wasser brauchen wir mit den Flossen höchstens 5 Minuten für die Strecke. Ja, ich habe meinen Kompass dabei. Und notfalls können wir zwischendurch kurz auftauchen. Ja, unser Tarnaufbau dürfte dafür sorgen, dass niemand auf die Idee kommt, das Wasser abzusuchen. Alles klar? Ja, sicher. So, hast du den Schatten vor der Höhle gesehen? Das sah aus wie ein Hai. Nein, für ein Hai war es zu groß und zu starr. Ich bin fast sicher, dass das gar kein Fisch oder Hai oder sonst was war. Vielleicht sollten wir lieber wieder zurückschwimmen und den Sheriff verständigen. Ja, auch wenn der mit der ganzen Mannschaft hier anrauschen würde, sie würden doch nichts finden. Schließlich hat sich das Ding wieder davon gemacht. Mann, Just, du hattest recht. Keiner hat's gesehen, wie wir in die Höhle rein sind und prompt heulte. Los, komm mit. So, was sind die Kerzen? Hältst du mal? So. Wir halten Kerzen vor die Öffnungen. Wenn die Kerzenflamme flackert, bedeutet das, dass ein Luftstrom durch den Gang zieht. Das erspart uns unnötiges Suchen. Eine Glanzidee. Ja, ja, Jost. Wir wissen noch nicht, ob noch jemand in der Höhle ist. Ich mache ein Fragezeichen hier an die Wand. Und dann folgen wir diesem Gang. Während Justus und Peter den Gang entlang schlichen, führte Bob derweil selbst Gespräche. Doch nach einer Weile begann er aus Langeweile in dem Buch über das Tal der Wehklagen zu lesen. Plötzlich stutzte er. Wir Idioten! Der alte Ben hat behauptet, er hätte Peters Schrei gehört, als er an der Höhle vorbeiging. Aber das ist unmöglich. Er muss in der Höhle gewesen sein. Ja, und in dem Buch steht ja auch, dass Ben und Waldo selbst einen Stollen in den Berg gegraben haben. Ja, sicher kennen sich die beiden bestens in der Höhle aus. Ich muss Hilfe holen. Schnell. Ja, komm schon. Puppe dazusetzen. Ja, sieht doch ganz schick aus mit dem Sombrero. Und jetzt los. Wir sollten uns nach Osten oder Nordosten halten, meine ich. Von dort klingt das Heulen am lautesten. Na sowas. Eine Abzweigung haben wir bisher aber noch nicht gesehen. Ja, und diese hier ist künstlich angelegt. Alter Minenschacht, den sie an diesem Ende nicht dicht gemacht haben. Schau mal, Peter, wie stark die Kerze flackert. Was bedeutet das, Just? Ja, das bedeutet, dass irgendwo da hinten eine dritte Öffnung uns frei sein muss. Wahrscheinlich einer der alten Zugänge zur Mine, der heimlich wieder freigeschaufelt wurde. Aber warum hat ihn dann der Sheriff nicht entdeckt? Oder Mr. Dalton? Ja, das ist mir auch nicht gleich. Psst, hör mal. Da gräbt doch jemand. Komm, wir folgen dem Geräusch. Just ich. Peter brach ab. Dicht hinter ihnen stand ein kleiner, schwarz gekleideter Mann. El Diablo. In der linken hielt er eine Pistole. Er sperrte die Jungen in einen kleinen Seitengang. Bob hastete derweil auf die Ranch zu. Sein schmerzendes Bein ließ ihn langsamer vorankommen, als ihm lieb war. Plötzlich prallte er auf ein Hindernis. Hoppla! Wer sind Sie denn? Mich würde viel mehr interessieren, wer du bist, Junge. Du und deine Freunde, ihr schleicht doch schon seit Tagen herum. Wo sind die beiden eigentlich? Bob erzählte zögernd Mr. Reston die Geschichte. Als er endete, brach Mr. Reston in Gelächter aus. Sieh an, Junior-Kollegen. Ich bin Versicherungsdetektiv. Hier hast du meine Karte und nun sollten wir zusehen, dass wir deine Freunde finden. Sie könnten in ernsthafter Gefahr sein. So ein Mist, wir sitzen fest. Lass mich mal nachdenken. Wir könnten... Ja, das geht. Los, komm. Was machst du denn da, Jus? Was schon. Ich gehe den Gang in entgegengesetzte Richtung weiter. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass der Mann eine Maske trug? Eine Maske? Mir kam der aber ziemlich echt vor. Peter, El Diablo würde heute wohl kaum noch aussehen wie anno 1895. Er wäre heute ein ziemlich alter Mann. Und dieser starre Gesichtsausdruck. Nein, der Mann trug eine Gummimaske. Er wollte wohl nicht erkannt werden. Oh nein! Das Wasserloch, wo das Ungeheuer haust. Also gibt es doch einen Teich im Inneren der Höhle. Er muss vor langer Zeit durch einen Steinschlag abgeriegelt worden sein. Aber die Indianer wussten, dass er irgendwo in den Höhlen liegt. Ja, und jetzt wissen wir es auch. Aber ich könnte dankend darauf verzichten. Los, machen wir, dass wir hier wegkommen. Nur weil es hier Wasser gibt, heißt es nicht auch, dass ein Ungeheuer existiert. Aber das Gegenteil beweist es auch nicht. Vielleicht war das Wesen ja lange Zeit hier eingesperrt und nun ist es furchtbar hungrig und wütend und sieht in uns ein Leckerbissen. Am besten suchen wir erstmal einen Ausgang. Peter! Da sitzt jemand an der Wand. Das ist El Diablo! Tatsächlich, Skelett. Schau mal, in der rechten Hand hält er immer noch seine Pistole. Es gibt keinen Zweifel. Dies hier ist der echte El Diablo. Der echte? Aber... Peter, ich hab dir doch vorher schon gesagt, dass der Mann, der uns eingesperrt hat, eine Maske trug. Nun reiß dich mal zusammen. Du meinst also, El Diablo ist hier gestorben und keiner hat ihn gefunden? Genau das meine ich. Sicher waren seine Verletzungen doch schwerer, als allgemein angenommen wurde. Er wird wohl noch in derselben Nacht gestorben sein. Wie kommst du darauf? Ich meine, er könnte sich doch jahrelang hier versteckt haben, ehe er gestorben ist. Zum einen ist das Wasser hier Salzwasser. Das hätte er nicht trinken können. Und außerdem ist die Pistole noch voll geladen, siehst du? Er hat nicht einen Schuss daraus abgegeben. So habe ich mir das vorgestellt. Justus, da kommt was aus dem Wasser. Es ist schwarz und glänzend. Was treibt denn ihr Bags hier? Mann, ein Taucher. Und ich dachte schon, es wäre das Urwesen. Und was treibt sie hier, Sir? Wir sind mit der Erlaubnis des Ranchbesitzers hier. Sie sind offenbar über einen Zugang vom Meer aus hierher gekommen. Das ist unbefugtes Eindringen, würde ich sagen. Na Junge, das klingt ja beinahe so imposant wie beim Admiral. Ich will gar nicht wissen, ob ihr mit oder ohne Erlaubnis hier seid. Ich wundere mich nur, was zwei Jungen um diese Zeit hier in den Höhlen treiben. Ihr Admiral? Sie sind Froschmann? Ein Marineforschmann im Manöver von den Schiffen dort draußen bei den Inseln? Ja, genau das bin ich. Sag mal, Jungs, habt ihr hier im Wasser irgendwas Ungewöhnliches gesehen? Nö. Ja doch, dieses Ding da. Was für ein Ding? Das lange schwarze Ding, das im Meer an uns vorbeizog. Das war ein Mini-U-Boot, deshalb wirkt es so starr. Aber wieso haben wir es nicht gehört? Geräusche pflanzen sich doch unter Wasser sehr weit fort. Das macht die Lage ernst, Jungs. Das U-Boot ist noch top secret, insbesondere der geräuschlose Antrieb. Da werde ich euch wohl leider so schnell nicht gehen lassen können. Ja, aber wieso? Peter, ein U-Boot mit geräuschlosem Antrieb ist etwas ganz Wichtiges. Trotzdem glaube ich, wir können Ihnen klar machen, dass Sie keinen Grund haben, uns hier festzuhalten, Mr. Commander Paul Crane. Und es tut mir leid, aber ich werde euch hier festhalten müssen, zumindest bis unser Admiral euch vernehmen kann. Wir sind Justus Jonas und Peter Shaw. Ich glaube, diese Referenzen überzeugen von unserer absoluten Vertrauenswürdigkeit. Hier. Die Karte ist ein bisschen nass. Also, es hat sich so gefügt, dass wir gerade jetzt an einem wichtigen Fall arbeiten. Deshalb sind wir jetzt hier in der Höhle. Naja, mit euren Karten und diesem Ausweis von der Polizei weist ihr euch allem Anschein nach glaubhaft aus. Wollen Sie nicht mit Ihrem Schiff Verbindung aufnehmen, damit man dort bei der Polizei in Rocky Beach nachfragt? Ich bin sicher, Kommissar Reynolds wird sich vor uns verbürgen. Ich habe grünes Licht, ich kann euch gehen lassen. Commander, darf ich Ihnen trotzdem noch ein paar Fragen stellen? Tut mir leid, das geht leider nicht. Es hat nicht direkt mit Ihrer Arbeit zu tun. Ich wollte mich nur über diese Höhle hier erkundigen. Zunächst, waren Sie das, den Peter gestern drüben in der Höhle gesehen hat? Nicht ich, aber einer meiner Männer. Er sagte, er sei gesehen worden. Ach so, das erklärt zumindest eines der Geheimnisse dieser Höhle. Und zweitens, haben Sie oder einer Ihrer Männer irgendetwas in dieser Höhle verändert? Ich meine, haben Sie den Grundriss des Höhlensystems verändert, also Gänge wieder geöffnet oder sonst etwas in der Richtung unternommen? Nein, so viel kann ich sagen. Drittens, ist irgendetwas, was Sie da machen, der Anlass für diese Heultöne in der Höhle? Auf keinen Fall. Dieses Heulen hat uns selbst erstaunt, aber wir dachten, das sei immer zu hören. Wir sind noch nicht lange hier in der Gegend. Haben Sie außer uns noch jemanden in den Höhlen gesehen? Nein, tut mir leid, ihr beiden. Ich hätte euch gerne geholfen. Findet ihr den Ausgang alleine? Das versuchen wir schon die ganze Zeit. Und dabei sind wir auf Sie gestoßen. Nun, ich denke, ich kann euch zumindest bis dahin führen, wo Peter meinen Kollegen gesehen hat. Aber denkt daran, dass ihr über das, was ihr hier gesehen und gehört habt, nicht sprechen dürft. Sie können sich auf uns verlassen, Commander Quill. So, Just, ich will im Moment gar nichts hören. Ich habe jetzt die absolute Gewissheit, dass wir das Rätsel heute Nacht auflösen müssen, Peter. Der als El Diablo verkleidete Mann wusste, dass wir uns früher oder später hier befreien würden. Das heißt, es war ihm gleichgültig, was und wie viel wir wussten, wenn wir ihm nur in den nächsten Stunden nicht dazwischenfunken. Ich möchte ihm gar nicht dazwischenfunken. Nur habe ich das Gefühl, dass es bald soweit kommen wird. Das ist unsere große Chance, Peter. Jemand will die Leute von hier verjagen. Und jemand glaubt uns die nächsten Stunden gut aufgehoben. Die Gelegenheit ist so günstig für uns, diese Grabungen aufzuspüren und herauszufinden, warum es in dieser Höhle stöhnt. Wahrscheinlich hast du recht. Nun sollten wir lieber Mr. Dorton und seine Männer holen. Wenn wir die Höhle verlassen, werden wir gesehen. Außerdem haben wir dafür jetzt gar keine Zeit. Wir müssen unseren Vorteil nutzen und schnell handeln. Schöner Vorteil. Aber recht hast du. Leider. Wo fangen wir an? Ja, wir wissen doch nun, dass das Graben und das Stöhnen zusammenhängen. Wie kommt's denn darauf? Weder der Sheriff noch Mr. Dalton haben etwas von den Grabungen erwähnt. Wer auch dahinter stecken mag, er will sein Treiben geheim halten. Und dass es mit dem Stöhnen zusammenhängt, folgere ich daraus, dass es das Einzige ist, was sich im Geheimen der Höhle abspielt, wenn niemand in der Nähe ist. Da gibt es einen Zusammenhang. Gut, das sehe ich ein. Was machen wir also? Als erstes kannst du uns mit deinem unfehlbaren Orientierungssinn doch sicher sagen, aus welchem der Seitengänge wir das Grabgeräusch gehört haben. Ich meine, wir sollten einen Gang suchen, der uns nach Nordwesten führt. Also dort entlang. Es stöhnt wieder. Ja, es hat gar nicht aufgehört, Peter. Wir hatten uns nur inzwischen daran gewöhnt. Aber jetzt hört es sich entscheidend lauter an. Ja, weil es direkt aus diesem Gang kommt. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Ja, dann blass deine Kerze aus. Wir nehmen lieber die Taschenlampe. Da! Also hat man uns doch nicht verhört. Natürlich nicht. Komm weiter. Just da vorne ist Licht. Ben Jackson. Was treibt der denn da? Du zieh dir mal seine Augen an. Total irre. Vielmehr in diesem Fall Diamantenfieber. Ich habe gelesen, dass Prospektoren häufig solche Anwandlungen bekommen, wenn sie sich für mich glauben. Nichts kann sie dann ablenken oder aufhalten. Ist ja toll. Schau, er hat was gefunden. Diamanten. Dann hat er also tatsächlich eine Diamantenmine entdeckt. Ja, es hat ihn anscheinend. Wie sollte es sonst sein? Und er gräbt ja heimlich, da er sonst mit den Dortons teilen muss. Ich glaube, du hast recht, Peter. Das erklärt alles, außer warum es aufhört, sobald sich jemand Höhlen nimmt. Entdeckung, Peter! Was macht der denn da? Er wählt seinen Felsbrocken vor die Öffnung da. Also, das war's, Just. Na sowas. Wenn man das Loch dicht macht, hört das Stöhnen auf. Die Klingel war sicher ein Warnsignal vom Beobachter auf dem Berg. Vermutlich bedeutet das Klingeln, dass sich jemand der Höhle nähert. Vielleicht hat sich Bob Sorgen gemacht und Hilfe geholt. Da kommt jemand. Bolo? Ja, ich bin. haben zwei in die Höhle gekommen. Am besten türmen wir. In der letzten Zeit treiben sich einfach zu viele Leute hier herum. Kurz der Kuckuck. Dabei sind wir fast fertig. Höchstens noch ein paar Tage. Aber wir sollten nicht leichtsinnig werden. Ah, hast recht. Wo sind die hingegangen, Just? Es muss von hier aus einen weiteren Gang nach draußen geben. Der Wind könnte die Türen nicht verursachen, wenn er nicht von der anderen Seite her durchwehen könnte. Wahrscheinlich haben Ben und Waldo einen der alten Bergwerkstollen wieder geöffnet. Aber warum wissen Mr. Dalton oder der Sheriff nichts davon? Ja, der Eingang liegt bestimmt ganz versteckt. Es muss auch einen Zugang oben auf dem Berg geben. Denn Waldo war ja nur hier. Aber jetzt holen wir am besten Hilfe. Ja, nichts wie los. Hab ich dich. Lauf, Just! Keine Bewegung, Junge. Kein Schritt weiter. Wenn du hier im Dunkeln losrennst, holst du dir bloß blaue Flecken. Das kann Ihnen doch egal sein. Lassen Sie uns gehen. Wir haben hier Freunde. Ein vorlautes Bürschchen bist du. Warum kommst du nicht hierher rüber, damit wir uns in Ruhe unterhalten können? Tu's nicht, Just! Alles in Ordnung, Jungs. Mr. Reston ist Detektiv, ja, Versicherungsdetektiv. Ich war auf dem Weg zurück zur Ranch, um Hilfe zu holen. Denn in dem Buch über das Tal der Wehklagen standen einige interessante Dinge über den alten Ben, ja. Und unterwegs hatte ich gesehen, wie der Mann mit dem Nevada-Wagen in die Höhle ging. Ja, und da bin ich auch schon Mr. Reston in die Arme gelaufen. Sam Reston, ich bin Detektiv und arbeite für eine Versicherungsgesellschaft. Als mir euer Freund hier von seinem Verdacht gegenüber dem alten Ben erzählte, ging ich mit ihm zur Höhle zurück. Mr. Reston meinte, ihr hättet vielleicht schnelle Hilfe nötig. Ja, stimmt. Justus erzählte Bob und Mr. Reston, was sie in den letzten Stunden erlebt hatten. Nur das Treffen mit dem Froschmann verschwieg er. Ich hatte schon befürchtet, dass wir beim Betreten der Höhle gesehen worden waren. Aber weit können sie nicht gekommen sein. Und was die beiden da ausgegraben haben, sind sicher die Diamanten, um die es mir geht. Was denn für Diamanten? Ich bin einem sehr geschickten Juwelendieb auf der Spur, der ein Vermögen an Diamanten gestohlen hat. Sein Name ist Laszlo Viktor. Erst vor einer Woche habe ich seine Spur bis hierher verfolgt. Dann hörte ich vom Tal der Wehklagen und El Diablos Höhle. Und Sie dachten, dass diese Höhle ein gutes Versteck für die Diamanten wäre? Ganz genau. Allerdings habe ich bisher nicht das Geringste entdeckt. Aber wenn Sie ihm doch bis hierher auf der Spur waren, warum haben Sie ihn dann noch nicht gefunden? Weil ich keine Ahnung habe, wie er zurzeit aussieht. Vor ungefähr 5 Jahren verließ Viktor überstürzt Europa. Interpol ermittelte, dass er unter falschem Namen in Amerika lebte. Aber das war auch alles. Laszlo Viktor ist ein Meister darin, in der Maske eines anderen aufzutreten. Sehr überzeugend übrigens. Es könnte sonst wer sein. Und er hat die Diamanten gestohlen, die von Ihrer Gesellschaft versichert sind, Mr. Reston? Ja, vor einem Jahr. Nach der Ausführung des Diebstahls kam nur er als Täter in Frage. Ah, der Modus operandi. Die Methode des Täters. Sie führt zur Überführung der meisten Wiederholungstäter. Sie ändern ihre Methode nie, höchstens in unbedeutenden Einzelheiten. Ganz genau. Laszlo Viktor hat sich wohl in Amerika eine neue Identität aufgebaut und nur auf eine günstige Gelegenheit gewartet. Jetzt vereint er wahrscheinlich 2 Persönlichkeiten in sich. Laszlo Viktor, der Dieb, und eine andere Person, die nach außen hin völlig normal und über jeden Verdacht erhaben wirkt. Und keiner weiß, wer dieser andere ist. Jeder hier in der Gegend könnte es sein. So ist es, Bob. Ich konnte seine Spur aufgrund des Verkaufs von 2 Diamanten verfolgen. Erst bis Reno in Nevada und nun hierher. Nevada? Himmel, und wir dachten, Sie fahren diesen Wagen aus Nevada, der uns auf der Passstraße fast überfahren hat. Nein, nein, nein, ich war auf dem Weg ins Tal der Wehklagen und sah eure Fahrräder an der Böschung liegen. Ich hielt an, um nach euch zu sehen und ich hätte euch auch raufgeholt, aber dann kam noch ein weiteres Auto und ich war sicher, dass alles gut ablaufen würde. Ich wollte zu diesem Zeitpunkt meine Anwesenheit noch nicht preisgeben. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob Viktor mich nicht in Nevada gesehen hat. Deshalb auch meine Maskierung mit der Narbe und der Augenklappe. Diese Diamanten, die er gestohlen hat, damit hat es doch eine besondere Bewandtnis, nicht wahr, Mr. Reston? Ja, tatsächlich, Justus. Sie wurden nämlich nicht bei einem Händler oder Juwelier gestohlen, sondern auf einer Sonderschau in einem Museum in San Francisco. Es handelt sich um Rohdiamanten. Ungeschliffene Industriediamanten, die wie gewöhnliche Steinchen aussehen, stimmt's? Ja, aber woher weißt du das? Es waren Rohdiamanten aus allen Teilen der Welt, aber nur wenige davon waren Industriediamanten. Einige sind sehr wertvoll. Ich habe hier in der Höhle einen Rohdiamanten gefunden. Und ich glaube, dass Ben Jackson und Waldo Turner die übrigen Steine gefunden haben. Dann sind die Steine wirklich hier in der Höhle? Ja, ich denke, Laszlo Viktor hat sie gleich nach dem Diebstahl hier versteckt. Er wollte wohl Gras über die Sache wachsen lassen. Hier in der Gegend gibt es häufiger leichtere Erdbeben. Und die Steine wurden in einem der Gänge verstreut. Als Ben und Waldo auf die Steine stießen, dachten sie sicher, sie wären auf einer Diamantenmine gestoßen. Aber in dieser Gegend gibt es doch gar keine Diamanten. In dem Buch stand, dass Ben und Waldo von jeher geglaubt haben, es gäbe hier Diamanten. Ja, und als Rohdiamanten sehen sie aus wie frisch ausgegraben, oder? Gewiss. Ich schlage vor, wir gehen jetzt zu der Kammer, wo Ben und Waldo zuletzt gegraben haben, um herauszufinden, wo sie hingegangen sind. Einer von euch sollte jedoch zur Ranch zurückgehen und Hilfe holen. Wir brauchen den Sheriff. Das macht am besten Peter. Gerade jetzt, wo wir den Fall abschließen. Justus hat recht. Bob kann kaum laufen und Justus brauche ich hier bei mir. Außerdem sieht man dir an, dass du der Schnellste von euch bist. In einem Team muss doch jeder das übernehmen, worin er am besten ist. Ich glaube, wir kommen am Nordgrat des Berges heraus. Dort haben Ben und Waldo ihre Hütte. Also steht zumindest in dem Buch. Ja, das macht Sinn, Bob. Sie werden einen der Gänge in der Nähe ihrer Hütte wieder begehbar gemacht haben, um ungesehen in die Höhle zu gelangen. Oh, endlich wieder draußen. Oh. So langsam bekam ich in dem Gang Platzangst, ey. Im Ernst. Lass mich vorausgehen. Wir gehen in die Hütte. Aber ohne anzuklopfen. Diebe! Fass sie, Waldo! Bleiben Sie sitzen, Waldo. Waldo, willst du den einfach so die Ausbeute aus unserem Claim überlassen? Ja, was soll ich denn machen? Der Kerl hat einen Revolver. Wir haben die Diamanten gefunden. Wir haben sie ausgegraben. Sie gehören uns. Seit bald 20 Jahren arbeiten wir als Prospektoren in der Höhle. Ich mache euch einen Vorschlag. Da sind so viele Diamanten, wir könnten ja teilen. Da drin sind noch eine Menge Steine. Eine wahre Fundgrube. Da drin sind keine Steine mehr. Und das wissen Sie auch genau, Mr. Jackson. Ihre Hütte verträgt sich nicht so recht mit der rührenden Vorstellung von Ihnen beiden als altmodische Prospektoren und Sonderlingen. Hä? Just, was meinst du damit? Er meint wohl, dass es diese beiden Kurze hier faustdick hinter den Ohren haben. Aber wie bist du zu der Folgerung gekommen? Ja, ein Radio passt wohl kaum in die Idylle von zwei verkalkten Spinnern, die noch in der guten alten Zeit leben. Und diese Bücher hier im Regal zeugen von einem großen Interesse an der Neuzeit. Ich bin überzeugt, den beiden war völlig klar, dass sie keine Diamantenmine gefunden haben. Vier von den Büchern handelt von Diamanten und alle sind neu. Außerdem liegen hier auf dem Tisch mehrere Zeitungen. Alle sind ein Jahr alt und in allen wurde der Artikel über den Diamantendiebstahl in San Francisco mit Filzstift eingerahmt. Sieh mal einer an. Was haben Sie dazu zu sagen, Mr. Jackson? Der Junge hat recht. Wir wussten, dass es keine Diamantenmine war. Hier gibt's keine Diamanten. Als wir die ersten Steine fanden, stellten wir uns vor, wir hätten vielleicht eine Ader entdeckt. Aber im Grunde ahnten wir schon den Zusammenhang. Und da hat Ben die Bücher besorgt. Die Steine stammen demnach tatsächlich aus Afrika. Und in der Bücherei fand ich einen kleinen Artikel über den Einbruch in San Francisco. Und da haben wir uns die großen Tageszeitungen besorgt, in denen ja haarklein darüber berichtet wurde. Die Diamanten waren Diebesbeute. Und wir fanden die Steine haufenweise. Außer dem Dieb würde sie keiner vermissen. Also dachten wir könnten die Steine behalten. Dummerweise heulte der Wind lautstark durch die freigelegten Stollen. Und als der Sheriff und Mr. Thornton die Höhle immer wieder untersuchten, gab ich vom Berg aus Ben ein Signal, wenn sich einer näherte. Und er machte den Stollen dicht, bis die Luft wieder rein war. Wir haben sie alle reingelegt. Euch Bengels habe ich einmal selbst verscheucht, aber ihr seid ganz schön hartnäckig. Nur ist mir nicht klar, wie ihr heute in die Höhle gelangen konntet, ohne dass Waldo euch gesehen hat. Bob erzählte Ben und Waldo, wie sie es angestellt hatten. Donnerwetter! Schlaue Burschen seid ihr! Ihr wart uns also auf die Schliche gekommen und habt uns hereingelegt. Hier gibt es nichts zu lachen. Unterschlagung von Diebesgut ist ein Verbrechen. Und die Vorfälle auf der Ranch in letzter Zeit? Und der Felsbrocken? Das meiste waren wirklich nur Unglücksfälle. Das Gestöhne macht die Leute nervös und unachtsam. Aber der Felsbrocken war meine Schuld. Ich habe euch beobachtet und bin gegen den Stein gestoßen. Er war lose und ging abwärts. Ich wollte euch nichts Böses. Naja, sie haben sich töricht benommen. Aber vielleicht wollten sie ja die Diamanten am Ende doch abliefern. In diesem Fall stünde ihnen beiden ein Finderlohn zu. Na? Auf jeden Fall muss ich jetzt den Dieb finden. Ich habe über Laszlo Viktor nachgedacht. Sicher weiß er, dass Ben und Waldo die Steine gefunden haben. Bestimmt wird er herkommen, um sich die Diamanten zu holen. Wir sollten ihm eine Falle stellen. Du bist ein kluger Junge. Ich bin schon da. El Diablo! Er hat eine Waffe! Rührt euch nicht, Jungs. Wenn das Viktor ist, dann ist er gefährlich. Ein guter Rat, Weston. Sie haben es erkannt. Und nun lassen Sie Ihre Waffe fallen. Gut so. Du da. Ja, du. Nimm die Stricke und fessel Weston und die beiden Alten. Wird's bald. Ich? Fesseln? Ich kann doch gar keinen Knoten. Tu's, Bob. Ja, okay. Gut so, Junge. Und nun fessel deinen Freund. Dich nehme ich mir dann später selber vor. Ihr Bürschchen seid ja ganz schön stur. Ich hätte mir denken können, dass sie uns beobachten. Als sie uns in der Höhle gefangen setzten, wusste ich, dass sie von den Grabungen wussten. Bist ein kluger Junge. Aber nun danke, dass sie die Steine für mich ausgegraben haben. Los, wir müssen uns befreien. Wir müssen hinterher. Der ist doch über alle Berge. Ich weiß nicht. Was weißt du nicht, Jus? Peter! Mr. Dalton! Was zum Teufel ist denn hier los? Wo seid ihr Jungs denn nun hineingeraten? Wenn Peter die Fragezeichen nicht entdeckt hätte, weiß der Himmel, wie wir euch hätten finden sollen. Es tut uns leid, Sir, aber wir unternahmen in der Hülle nichts Gefährliches. Wir wurden nur durch einen unglücklichen Zwischenfall aufgehalten. Von dem Dieb, hinter dem Mr. Reston her ist. Das stimmt, Mr. Dalton. Die Jungs konnten nicht ahnen, dass ein gemeingefährlicher Verbrecher in der Höhle war. Sie spürten nur dem Geheul und zwei verrückten alten Käuzen nach. Es war meine Idee, Ben und Waldo ins Gebet zu nehmen. Naja, alles in allem habt ihr Jungs euch ja beachtlich verantwortungsbewusst verhalten. Schade nur, dass der Dieb entkommen konnte. Bitte, Sir. Ich habe meine Zweifel, dass der Dieb entkommt. Womöglich versucht er es sogar gar nicht. Was willst du damit sagen? Wissen Sie genau, wo all die anderen jetzt sind, Sir? All die anderen? Du meinst die Männer von der Ranch? Na, die sind doch alle auf der Suche nach euch. Und wo wollten sie sich anschließend treffen? Am Ranchhaus. Der Sheriff ist auch dort. Dann schlage ich vor, wir gehen sofort auch dorthin. Justus, willst du uns nun endlich sagen, was... Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen uns beeilen, bevor er mögliches Beweismaterial beseitigen kann. Und dieser Fall ist erst abgeschlossen, wenn wir den Dieb erwischt haben. Hören Sie auf den jungen Mr. Dalton. Ich weiß aus Erfahrung, dass er genau überdenkt, was er tut. Also gut, ihr könnt mit uns reiten. Nun, da sind wir. Und wen wolltest du denn hier finden, Justus? Ich weiß bestimmt, dass er hierher zurückkommt. Wir waren mit den Pferden nur wahrscheinlich schneller. Er muss ja sicher noch eine Weile so tun, als beteilige er sich bei der Suche nach uns. Ich schlage vor, wir stellen die Pferde unter und verstecken uns im Dunkeln. Könntet ihr Jungen mir jetzt bitte mal erklären, was hier eigentlich los ist? Das würde mich auch interessieren, Justus. Wozu diese Hetzjagd? Mir war da so einiges im Gedächtnis geblieben, was der Bandit in der Hütte zu uns sagte. Ich habe kombiniert unter... Ah, sie haben sie gefunden. Gut gemacht. Turbulenter Abend heute, was, Jungs? Ich musste die Suche abbrechen. Ich bin über einen Stein gestürzt und hab mir das Bein aufgeschlagen. Ich musste mir das Bein verbinden und da haben mich die Männer zurückgeschickt. Sie kommen gerade zur rechten Zeit, Herr Professor. Der Junge hier wollte uns gerade die ganze Geschichte erzählen. Das wird nicht mehr nötig sein, Sheriff. Ich bitte Sie, Professor Walsh nach den Diamanten zu durchsuchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie nochmal aus der Hand gegeben hat. Zumal er sich in Sicherheit wiegt, da wir ja Laszlo Viktor verdächtigen. Viktor. Die Diamanten dürften wohl unter dem Verband stecken. Merde. Justus hat also kombiniert. Was könnte den Professor verraten haben, wo er doch El Diablo durch seine Forschungen so gut kannte und sogar mögliche Fehler in den Überlieferungen aufgedeckt hat? Tatsächlich! Hier sind die Diamanten! Professor,